Tommy Simpson ist der Meister in dem Pulk der bunt gefärbten Radler. Das Radfahren ist kein Ulk, wenn man damit, wie er sein Geld verdienen soll. Das zahlt ihm seine Firma und Tommy macht die Kassen voll. Als Profi-Radweltmeister sieht Tommy seine Chance beim größten Radler-Zirkus Grand Boucle Tour de France. Er führt, trägt als Zeichen ein knallig gelb Trikot. Doch muss sich Tommy strecken, im harten Sattel recken. Er sieht den Berg der Schrecken und alle sagen am Mont Ventoux verliert er so. Wieso? Das knallig gelbe Trikot. Der Boss im schnellen Auto mixt ihm den schnellen Drink. Gib ihm die heiße Flasche, gib ihm den heißen Wink. Mach dich aus dem Staube, am Berg bist du zu klein. Vielleicht fangen dich die anderen erst auf dem Gipfel ein. Tommy nimmt einen tiefen Schluck, tritt an und setzt sich ab. Und stapft und dreht und dreht und stapft, er fühlt sich gut und trab. Die erste Steigung federleicht, er blickt ins Tal hinab. Dort schlängelt sich das Fahrerfeld, er jubelt. Hey, die da unten machen schlapp. Setze freudig nicht zu früh, du selbst bist noch im Tal. Die steilen Kehren, Kurven, Graden werden noch zur Qual. Der Boss mixt dir einen neuen Drink, gib Pulver in den Tee. Und wenn er dir zu viel reintut, dann wirst du weiß wie Schnee. Oh, Tommy, das tut weh. Die Sonne brennt, den Windel weicht, der Staub klebt ihm die Augen zu. Grimas lacht zur Maske, ist sein Gesicht verkrampft. Der Boss hat ihm die Seele vom Roboter-Dotter eingedampft. Tommy sieht und hört nichts mehr, die Augen leer gebrannt. Verliert er seinen festen Hals, stund röchelnd in den Sand. Der Boss zerrt ihn aufs Rad, hey Junge, halt die Dampf. Du bist ganz groß, du fährst famos. Mach mir jetzt nur nicht schlapp und schieb ihn ab. Tommy rollt 2 Meter weit, fällt leblos steif vom Rad. Man zerrt ihn an den Straßenrand, der bunt Zirkus naht. Die Radler rühren und keuchen, die Autos folgen dicht. Im Staub liegt Tommy Simpson, das Leichentuch im Gesicht.